Was? Morgen! Was ist morgen? Dienstag! Wow. Wie spät ist es? Es ist 8:30. Wer hat uns aufgeweckt? Wer war das? Heidi, du warst das. Ich? Nö. Aber wo wir nun schon mal wach sind, sollten wir auch aufstehen. Okay. Autokammer, das ist. Wer zuerst? Wird. Wer schießt zuerst auf? Also ich nicht. Erster. Letzter. Dritter. Allerletzter. Der muss nur zuerst. Autokar. Ich werde dann schon mal ins Bad gehen. Hey, das Bad! Ich muss auch noch ins Bad. Du wartest. Du kommst gefälligst als Dritter dran. Und ich komme als Zweiter. Mathilde? Ja? Du bist doch als Nächster, ja? Ja. Dann mach doch in der Zwischenzeit mal die Betten. Ja, wenn du das Frühstück machst. Heidi, das machst du doch für mich. Eisi, Was? Ach, nix. Dann stehe ich jetzt auf. Also werde ich euch jetzt aus dem Bett schmeißen müssen, sonst kann ich das Bett nicht machen. Ich gehe freiwillig. Und du, Heidi? Ich bleib liegen. Gut, dann kommst du in den Bettkasten. Schön dunkel da. Übrigens, da sind noch ein paar Spinnen. Naja, okay. Hilfe! Ich gehe. Hab ich doch gewusst, das wirkt. Also ich habe meine Pflichten erledigt. Ich habe das Bett gemacht. Tja, und ich würde sagen, was machen wir jetzt? Oh, habe ich einen Hunger. Wir gehen frühstücken. Das ist eine gute Idee. Ja, was denn nun? Wir gehen essen, denke ich. Ja, in den Frühstückssaal. Hi, ich mich schon freue auf die Brötchen. Wo ist der Schlüssel? Heini. Und am Kopfkissen von Mathilde. Ach ja, stimmt. Wartet mal kurz. Halt, im Bettkasten bei den Spinnen. Also, was denn nun? Ja, du hast doch schließlich das Kopfkissen in den Bettkasten gepackt. Ach so. Das dauert. Marmelade. Kakao. Brötchen. Orangensaft. Ei. Speck. Konfitüre. Ui. Also. Ich kann ihn nicht finden. Ja. Ihr müsst mir mal helfen. Heini. Ja, Otto, ich komm schon mit, also komm. Ja. Mein Gott, hab ich einen Hunger. Milch! Buttermilch! Buttermilch! Der Schlüssel kommt gleich. Ich meine, Ottokar wird ihn bestimmt bringen. Wollen wir mal, hoffe. Ja, Buttermilch. Ottokar, wo bleibst du? Ja. Also, ich kann ihn nicht finden. Jetzt reiß! Ja, ich hab zu viel Hunger! So. Die schöne Tür! Macht nichts! Jetzt geht's auf zum Essen! Da fällt mir ein, wenn wir jetzt nicht reinkommen, wie ist denn derjenige vor uns reingekommen, der den Tisch machen sollte? Ottokar! Wer ich? Ach was, ich soll doch nicht den Tisch decken. Doris war dran. Hä? Ich war doch gestern. Gestern war ich. Nein, gestern war ich. Und heute ist Mathilde dran. Ich hab das Bett gemacht. Das ist kein Grund. Doch, du warst heute dran mit Tisch decken. Womit überhaupt? Wir haben doch gar nichts im Haus. Ich sterbe! Macht nichts. Hat jemand schon nachgeschaut, ob wir Post haben? Ich gehe schon. Hunger. Ich gehe jedenfalls jetzt einkaufen. Tschüss. Hallo. Was ist los, Doris? Wir Tschüss, haben Mathilde. Einen Brief. Oh. Einen ganz dicken, fetten Brief. Von unserem Agenten in Coverstone? Ja, genau. Da hat das Siegel drauf. Fein. Ich werde jetzt öffnen. Tu das. Ja, also was steht denn drin? Lass mich doch jetzt mal lesen, du neugieriges Ekel. Also, soll ich laut vorlesen? Radio also, da steht, das Wasser, nein, ja doch, das Wasser der Unsterblichkeit ist nicht gültig. Ich kann nicht lesen, liest du. Sehr geehrte Familie Newton, einschließlich Satchem. Ich, Ihr Agent, habe festgestellt, in Klammern entsetzt auszuverzeichnen, dass Ihnen allein das Wasser der Unsterblichkeit nicht hilft, unsterblich zu werden. Sie müssen zusätzlich das kosmische Rätsel lösen. Es ist eine Spur, die durch unsere Galaxis führt. Der Anfang ist bei einem Namen in Garnistan, bei irgendeinem Tempel. Ich verweile, ihr verehrter... Unser Agent eben. Au! Entschuldige, seit wann ist ein Brief so schwer? Aber der Siegel! Ich hab reingekraut! Alles da! Marmelade, Buttermilch, Brötchen, wer tischt und den Hunger. Deck? Aufpassen! Tischt den Deck? Wer deckt den Tisch? Ich nicht. Ich war gestern. Heini. Ich hab den Brief nicht geholt. Das ist ein Grund. Richtig. Also Mathilde? Ich habe mal hineingekauft. Und das Bett ich gemacht. Ich war Hunger. Mathilde, du hast eingekauft und das Bett gemacht. Das reicht nicht. Du musst jetzt den Tisch decken. Irgendwie leuchtet mir das ein. Okay, ich komme gleich wieder. Jetzt gar gibt's nicht. Endlich was zu essen. Denk nicht immer ans Essen. Buche lieber schon mal einen Flug nach Garnistan. Stell dir mal vor, das Essen ist jetzt vergiftet. Dann können wir gar nicht mehr. Ich meine, dann sterben wir direkt mal. Wer bucht jetzt einen Flug nach Garnistan? Was sollen wir denn da? Ja, da fängt doch die Spur an, die zur Unsterblichkeit führt. Das kosmische Rätsel. Lass uns doch erstmal Mathilde einweihen. Stimmt. Ich helfe dir ein bisschen. Ich glaube, du deckst immer den Tisch. Da haben wir bald keine Teller mehr. Fertig! Die ganzen Brötchen sind voller Marmelade und Splitter von den Tellern. Macht nichts, wohl bekommt's. Und die Marmelade ist in die Buttermilch gefallen. Ich kann sie wieder rausnehmen. Außerdem ist der Kakao mit den Brötchen verschmiert. Oh, fein. Ey, das esse ich nicht. Es zwingt dich ja keiner dazu. Dann esse ich es eben. Ich esse lieber. Hunger. Dann esse ich wohl auch noch ein bisschen. Muss ich wohl auch in den sauren Apfel beißen. Apropos Apfel, da ist ja eine. Ist das sauer? Da kann ich ja noch nichts für. Dafür kannst du den Wurm verantwortlich machen, der da drin haust. Da, fang! Wieso soll ich fahren? Er fällt doch von alleine. Mach doch mal jemand das Radio auf. Jawohl. So, bäh. Und jetzt buchen wir einen Flug nach Afghanistan. Also auf zum Flug. Mathilde, jagen. Ruf mal an. Beim Reisebüro. Ja, mach ich. Hallo, guten Morgen. Was ist der? Warum ist es hier so dunkel? Es ist jetzt 9:30 Uhr. Wer deckt den Tisch? 9:30 Uhr. Wer macht das Bett? 9:30 Uhr. Ja, was denn? Wer holt die Post? 9:31 Uhr. Also, Leute, jetzt hebt nicht den Kopf hoch. Warum? Au! Was ist das denn? Komisch. Ist die Decke drunter gekommen oder wie? Mathilde? Ja! Auf deiner Nase sitzt eine Spinne. Wie kommt das denn? Geh sofort darunter, du Biest! Mann, ist das hier eng! Das hatte ich mir aber nicht befohlen! Wem? Wem hast du das nicht befohlen? Rede! Also, wie wär's, wenn ich jetzt mal diesen Knopf hier löse, dann passiert nämlich... Das Bett geht auseinander! Quatsch! Der Bettkasten geht auf! Ja, mach nicht da! Wir sind im Bettkasten? Komisch, laufen nicht sonst mehr auf dem Bett? Wer deckt jetzt den Tisch? Wer holt jetzt die Post? Post ist geholt, Tisch ist gedeckt, Bett ist gemacht. Ja, wieso, wie kann das Bett gemacht sein, wenn wir doch drin liegen? Na, siehst ja, wir sind im Bettkasten. Das war ein bisschen dumm, das muss ich zugeben. Bettkasten? Da aber sind doch die Spinnen. Na, dann steh doch auf. Stimmt, mach ich. Jetzt habe ich das Brett durchgebrochen. Macht nichts. Was? Wir haben ja jemanden, der das repariert. Ja, wen denn? Ne, ich nicht. Ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe nämlich einen Butler bestellt. Ein Butler? Oh, wie aufregend. Ja, ja. Und er hat bereits alles gemacht. Tisch gedeckt, Post geholt, eingekauft, Einkauf gegeben und Bett gebaut. Bett gebaut. Und wie heißt der? Der heißt Edward. Ist der teuer? Nö, ziemlich billig. Edward! Herein! Sie haben gerufen? Ja, ich hab gerufen. Sie wünschen? Ja, ich wünsche. Ja, was wünschst du denn? Ja, ich wünsche, dass Sie gehen. Sehr wohl, Milady. My Lady. Also, der Wunsch war wirklich doof. finde ich nicht. Edward! Herein! Sie wünschen? Bringen Sie mir bitte eine Dose Buttermilch. Die Buttermilch ist alle. Dann kaufen Sie neue. Der Lieferant hat Pleite gemacht. Soll ich Ihnen ein Taschentuch holen? Nein! Sie können gehen, Edward. Sehr wohl, Milady. My Lady. Na, ist das nicht spitze? Er hat einen kleinen Sprachfehler. Macht doch nichts, aber ist doch super. Ja, nett. Gar nicht nett. Ich bin so beglückt über ihn, dass ich über die Buttermilch leicht hinwegkomme. Was für ein netter Mensch. Sag mal, Mathilde, du bist mit mir verheiratet. Was, ich? Ja, du, und das schon seit 20 Jahren. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Ach, jetzt werde ich auch traurig. Also so geht's ja nun nicht. Wollt ihr euch jetzt nicht bitte waschen und zum Tisch gehen? Kann das nicht der Dingsbums machen? Na, zu viel müsst ihr doch auch wieder nicht verlangen. Stimmt. Edward! Ja, Sie haben gerufen? Sie brauchen uns nicht zu waschen. Das hatte ich auch nicht vor, Sir. Ich bin nämlich eigentlich gerade dabei, den Nordflügel zu säubern und auf Vordermann zu bringen. Das ist gut, Edward. Sie sind Ihre Investition wert. Danke. Zu gütig, Sir. Sie können gehen. Sie sind mir zu wankelmütig, meine Dame. Ich möchte ehrlich gesagt nicht mehr auf Sie hören. Kann ich sehr gut verstehen. Dann nehme ich ab jetzt nur noch Order entgegen von Ihnen, Frau Doris, von Herrn Newton oder von Ihnen, Herr Thatchim. Sie können gehen. Sehr wohl. Also, ich finde, wir essen jetzt und wann fliegen wir nach Afghanistan, Mathilde? Wenn du dir die Spinne von der Nase genommen hast. Okay. Ich geht's. Jetzt klebt sie. Edward! Das sieht wirklich schlimm aus, Heini. Herein! Sie wünschen? Machen Sie denen da die Spinne ab! Wirk, ich sagte doch bereits, dass ich von Ihnen keine Order nehme. Entschuldigen Sie mich bitte. Kannst du die nicht selbst abmachen, Heini? Der schöne Schlafanzug. So. Also, ich würde sagen, wir essen jetzt. Ein weises Wort aus deinem Munde. Auf zum fröhlichen Essen. Schön dieses Derabat. Der Straßenlärm ganz über uns zu Hause. Schön. Ganz recht. Hoffentlich hütet Edward unser Haus schön. Und bald haben wir auch Nordflügel. Zu viel kann auch gar nicht mehr sein. Jetzt müssen wir langsam das Problem lösen. Das kosmische Rätsel. So ist es. Bestimmt ist es so einfach wie 1 mal 1. Weiß das keiner, was 1 mal 1 ist? Ich würde sagen, kann ich dir das Ohr flüstern? Wir wissen doch wohl, was 1 mal 1 ist, nicht, Mordekar? Gut! Tja, so einfach ist das. So klug wie wir sind, werden wir das kosmische Rätsel bestimmt in Rekordzeit lösen. Na, da es ja vor uns noch keiner gelöst hat, wird die Rekordzeit wohl kaum überbietbar sein. Lass uns in den nächstgelegenen Tempel gehen und da werden wir dann vielleicht eine Spur finden. Spuren wir! Sporen! Gut! Sporen? Wir geben dem Auto die Sporen, jawohl. Na komm schon. Also, die Füße, die Spuren. Schön, der Tempel. Wunderbar. Wir sollten uns die Aufzeichnungen, die da an den Wänden stehen, anschauen. Und ein paar Fotos machen. Hübsch. Sieht fast aus wie der Tempel der Unsterblichkeit. Wo? Na das da. Aus der das ist er doch. Ach. Diese Kuppel! Hey, der Tempel der Unsterblichkeit! Das ist er! Da steht irgend so ein Kauderwelsch drunter! Wir haben die Spur gefunden! Also, wir haben jetzt einfach die Spur gefunden! Sieht ganz so aus! Juhu! Guck mal, da ist ein Pfeil! Da neben dem Tempel der Unsterblichkeit, siehst du? Nein, wo? Na da! Oh, meine Nase! Njam, njam, njam, ich hab Hunger! Am besten man guckt, wo er hinführt! Tja, der führt dahin oder da. Da ist ein Haufen von Punkten. Ist ja eklig. Und daneben steht M13. Und was ist das? Kugelsternhaufen M13. Ist das eine Straße mit Hausnummer? Ganz viele Sterne aufeinander, nicht aufeinander, in der Nähe. Und wie kommen wir da hin? Mit dem Flugzeug glaube ich irgendwie nicht. Mit einem Raumschiff? Hört sich ja toll an! Los, lass uns ein Raumschiff kaufen! Wie kann man denn so einfach ein Raumschiff kaufen? Na, okay, dann klauen wir ihm eins. Die Idee ist Mathilde. Toll! Ich finde die Idee trotzdem toll! Wir sollten uns erstmal nach unserem Universum erkundigen, ein paar Bücher lesen und über Raumschiff und überhaupt und deswegen und müssen wo wir das? In der Bücherei. Gute Idee. Aufmarsch zur Bücherei. Ja, lass gehen. In die deutsche Bücherei geht's ja auch in der Nähe, in der Rabatt. Ja, fein. Lass gehen. Bitte nach dir, Doris. Ja, vielen Dank. Du bist eben noch Kavalier. Entschuldigung. Vor dir, Mathilde. Ach, so was. Bitte vor dir, Heini. Also wirklich. Nein, toll, was die hier für eine Ordnung haben. Alles so schön ordentlich gestapelt. Hey, Mathilde! Du stapelst hier! Dass du auch immer alles kaputt machst. Ja, aber das hat sich schon als kleines Kind immer gemacht. Mach doch nichts. Es war irgendwie zu ordentlich. Psst, seien Sie doch ruhig. Hä? Wollen Sie was von mir? Kein Benehmen haben diese Ausländer. Psst. Was will die denn? Weiß auch nicht. In einer Bibliothek soll bitte Ruhe sein. Was passiert wohl, wenn ich diesen Schrank etwas verschiebe? Mathilde! Du Schrank hier! Ach, die paar Bücher! Psst! Psst! Unverschämtheit sowas! Psst! Ja, ja! Unfreundlich! Du bist eine Randalierin, ne? Alles musst du kaputt machen, ich stell's jetzt wieder auf! Los, ich hang ihn. Ja, naja, okay, geht. Ja. Ja, also okay, also jetzt nicht mehr so viel Krach machen. Ich räume mal wieder auf. Komisch, wenn ich versuche aufzuräumen, wird's noch unordentlicher. Hey, Sie Idiot, das heißt guten Tag, nicht pssst. Ja, andere Länder, andere Sitten, vielleicht machen die hier das so. Na, da wollen wir mal mitgrüßen. Pssst. Ach, hier fühle ich mich nicht wohl. Man darf gar nichts machen. Ruhe, Sie Idiot! Ich hab Schnupfen und Sie haben Ihren Pst-Anfall. Das Beil ist laut genug. Ich werde mal meinen Hut da aufs Regal legen. Mathilde, du Schrottwild hier! Das hat mich aber erschrocken. Du bist eine Vandalin. Genau, wie in den alten Zeiten. Ja, richtig. Wie in den alten Zeiten. Das redest du auch schon so. Wer hält denn hier überhaupt zu mir? Niemand. Und das auch richtig so. Mir reicht's. Ich gehe. Unfreundliche Menschen. Wirklich. Unmöglich. Ja, die sind mal los. Jetzt können wir ja vielleicht ganz vernünftig hier rumsuchen. So, die Gerüppe. Ah, ich hab das richtige Buch gefunden. Ja? Was steht denn drin? Alles Mögliche über Raumschiffe. Und dann eben eins über unser System. Weg mit dem Ding. Wir haben gefunden, was wir brauchten. Lass zurückgehen. Hä? Können wir uns das einfach ausleihen? Ah, wir nehmen es einfach mit. Wir können ja ein bisschen für Verwirrung sorgen. Mathilde! Ja! Mathilde, du Schrappeltier! So, jetzt lass verschwinden. Lass uns wieder zurück zum Ausgang gehen. Lass uns raus. Ja, hier ist der Ausgang. Hier, Badeausgang. Hilfe, wir müssen eingesperrt. Die Türen sind elektrisch verriegelt. Die kriegt man nicht auf. Bleiben wir also bis morgen hier. Das sagt sie so einfach, ohne Buttermilch. Ruhe, jetzt red ich. Ich habe die Idee des Jahrhunderts. Sag's ruhig. Ja, okay. Sag sie doch, Mensch. Ja, ich hab's ja vergessen. Ah, natürlich. Kaum weiß der Typ mal was. Schnauze, oh, Entschuldigung. War keine Absicht. Lass uns zum anderen Eingang. Ausgang. Ja, schnell. Das will ich ja nicht. Ja, ich verstehe. Würde es morgen um 6:30 gehen? Am besten in aller Frühe. Die Dorfbewohner hier sind ziemlich misstrauisch. Schicken Sie also morgen früh um 6:30 zwei Lastwagen zum Castle North Cottlestone Hole. Natürlich. Ich habe hier solide Vorbereitungen für den Coup getroffen, kann ich, denke ich, in aller Bescheidenheit behaupten. Die dümmlichen Bewohner sind zurzeit nicht da. Sie sind auf irgendeinem esoterischen Trip auf dem Kontinenten Wanderer unterwegs und werden sobald nicht wiederkommen. Ich kann also mit ihrer Hilfe das ganze Schloss in aller Ruhe leerräumen. Wie? Ja, Sie haben recht. Leerräumen klingt etwas sehr vulgär. Also, ich meine halt ausrauben. Alles klar. Sie werden sehen, es lohnt sich. Hier gibt es sehr viele antike Kunstobjekte, die wir hervorragend verscherbeln können. In Alexandrien oder in Neppland zum Beispiel. Alles klar dann. Nachdem Sie morgen mit meiner Hilfe alles abtransportiert haben, werde ich mich dann ebenfalls vom Acker machen. Gut, so machen wir es also. Ja, danke. Bis morgen dann. Auf Wiederhören. Nichts gegen unseren Edward, aber er ist ein Verschwender. Wieso das? Wir sind zwar nicht ganz bei North Cuttlestone Hall, aber ich sehe, dass in jedem Zimmer Licht brennt. Naja, vielleicht fühlte der sich am Dunkeln. Komisch, es sieht alles so weiß aus. Wir hatten doch noch mal Vorhänge vor dem Fenster, nicht wahr? Ja, so schön lila und rosane. Dann lass uns mal langsam reingehen. Ich schließ auf. Ah, Edward ist gerade beim Frühjahrsputz, oder wie man das nennt. Er hat alle Möbel weggetragen. Alles ganz weiß hier, schön. Mann, der arbeitet aber gut. Ich muss ihn mal loben. Edward! Er ist fleißig, ja. Edward! Keine Antwort. Der Gute ist sicherlich so beschäftigt, dass er uns nicht hören kann. Wo ist Edward? Wo sind die Möbel? Wo ist das Armbrot? Ja, jetzt muss ich wohl auch noch was sagen, wa? Wo ist das Sofa? Wo ist der Fernseher? Wo ist das Radio? Wo ist der Kronleuchter? Wo ist der Videorekorder? Wo ist die Buttermilch? Na, was ist denn nur mit unserem lieben Edward? Der scheint gerade einzukaufen. Möchte nur gern wissen, wo er die Möbel hingestellt hat. Vielleicht draußen zum Trocknen, vielleicht hat er sie abgewaschen. Nun, nichtsdestotrotz, ich hab Hunger. Lass mal ab in die Speisekammer. Du guckst nach dem Kühlschrank, ich guck nach der Speisekammer. Die wird wohl nicht weg sein. Ja, hast recht. Aber stolper nicht. Kühlschrank. Ich hab Hunger und ich werde gleich verhungern, aber hier ist nichts mehr. Ich hab auch nichts gefunden. Ich suche noch. Ich hab was. Oh, was? Eine Banane. Mia! Die hab ich gerade gleich im Mund. Die ist ja uralt. Die ist ja schon steinhart. Da kannst du haben, aber stolper nicht drüber. Kaum zu erwarten. Ja, doch, wie wär's, wenn wir jetzt warten, ich meine nicht warten, irgendwann wird Edward ja wiederkommen und langsam mal mit dem Raumschiffbau beginnen. Ja, wie baue ich ein Raumschiff? Dieses Buch ist sehr gut und besonders sehr pädagogisch. Und ich werde jetzt mal ein wenig da rumblättern. Wir brauchen ein Leitfernrohr, ein Okular, ein Zentidprisma, ein Objektiv, ein Meniskus, ein Spiegel, einen elektrischen Motor, ein Nachführgetriebe, Getriebe und ein Gegengewicht, unter anderem. Pass Lass auf, mich mal, ich kann das. Ich suche jetzt, was brauchen wir denn noch? Damit hätten wir eben was geschafft. Wozu war das eben gut? Nein, Mama, das Radio, das ist ja noch hier. Hierbei seien aber keine Menschen ums Leben gekommen. Ach, immer nur die solchen Nachrichten. Hallo, Wart. Das Buch ist ja totaler Schrott. Ja, und da steht doch, wie man ein Raumschiff baut. Also werden wir das jetzt machen. Jawohl! Ein erhebendes Gefühl! Unser Raumschiff ist fertig. Nach 35 Tagen Arbeit. Sieht aus wie ein großer Kühlschrank. Aber toll, richtig flitzig. Tja, und davon wurde ein ganzes Geld ausgeben müssen. Ich hätte davon lieber neue Möbel gekauft. Denn dieser dumme Edward ist einfach abgehauen mit den ganzen Möbeln. Ja, Das war so ein netter Mensch. Der kommt bestimmt irgendwann wieder. Wenn wir im Raumschiff sitzen und über Mond düsen. Ja, bis zum Saturn. Und stoßen an den Ring. Und dann machen wir dann eine Zwischenlandung. Picknick. Und dann geht's weiter. Tja, also, wer wirft denn nun den Motor an? Der Steuermann. Und Pustet. Oh Gott, Mathilde. Ja, wer ist das? Ich werde mich begnügen, die Knöpfe zu drücken, die dazu. Also, ich bin sowieso der Kommandant. Und ich bin die hübsche Ärztin. Und ich die Köchin. Ich brauche die ganze Zeit nichts zu tun, als zu kochen, zu essen und zu schlafen. Na, dann ist ja gut. Und du bist der Navigator, Heini, und der Pilot. Na, dann mal los. Welchen Knopf muss ich denn drücken? Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Raumschiff. Gute Idee. Mach das Schott auf. Kriegt man davon auch keine Kopfschmerzen? Wohl nicht. Tja, also, Heini, wenn du diesen blauen Knopf drückst, da, dann springt das Düsentriebwerk an. Ach, bin ich aufgeregt. Leute, es geht los. Doris, komm. Es geht los. Also, ich werde jetzt den Knopf drücken. Ja. Zack. Dann nochmal. Zack! Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack! Das Ding! Schrott, wie ich! Geht nicht mal! Moment! Verdammt! Hier steht in diesem Buch: Do it yourself. Bei Fehler kann es sein, dass das Gebiet, von dem Sie das Raumschiff starten wollen, zu warm ist. Es darf nicht mehr als 20 Grad warm sein. Wir haben Sommer, Juni, es ist heiß. Wir haben 32 Grad im Schatten. Also gehen wir in die Kälte! Jawohl, und wo ist die? North Cotherstown Hall. Wir können doch das Kabel vom Düsentriebwerk zum Motor etwas verlängern und das Düsentriebwerk ins Wohnzimmer stellen. Gute Idee. Los, machen wir sofort. Keine Zeit verlieren. Seid ihr alle fertig? Der zweite Start kann beginnen. Seid ihr alle fertig? Jawohl. Jawohl. Wie schnell werden wir beschleunigen? Ja, wir werden in 3 Sekunden auf 1000 gehen. Nicht schlecht. Da müssen wir uns bestimmt anschnallen. Ja. Achtung, ich habe wohl die Ehre, nochmal den Knopf zu drücken. Sind wir alle angeschnallt? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich Bedenken. Ja, wir haben alles durchgedacht. Ja, das kann nicht mehr schief gehen. Also, ich drücke jetzt auf den Knopf, Leute. Los! Ja, ich höre was. Es springt an, es springt an, es springt an! Guck mal, da aus dem Fenster! Wir haben das Licht brennen lassen! In unserem Wohnzimmer ist es ganz hell! Oh, das sollten wir aber nicht machen! Ausschalten! Los, ausschalten! Ja, ich geh mal! Feuer! Feuer? Feuer? Ich hab doch schon Bedenken gehabt! Los, Cotherstone Hall brennt! Hilfe! Los, rettet, was ihr retten könnt! Das kommt aus den Düsen! Ach ja, stimmt ja. Da kam ja Feuer raus. Hab ich ganz vergessen, ob das der Grund ist. Mann, wie Idioten! Hab doch gesagt, irgendwie verschwimmt er nicht! Ich bin auch schon. Rettung! Ich schwimme schnell in den Teich! Ah, Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen. Edward hat das Telefon geklaut. Wir können doch jetzt jemanden anrufen. Panik! Action! Hilfe! Feuer! Ich hab doch gewusst, da stimmt was nicht. Das Feuer ist jetzt nicht nur im Wohnzimmer, sondern im Schlafzimmer und im Esszimmer und in der Essecke und im Flur. Und jetzt geht's aufs Dach rüber. Der Nordflügel und der Südflügel. Ah, das ist so, ist verloren. Und das Triebwerk auch. Wovon sollen wir jetzt Neues bezahlen? Nee, lass mal schnell noch rausziehen, das Triebwerk. Oh, schaffen wir das hier? Könnt ihr ruhig mal mit anfassen? Ihr Weiber. Das Bücherregal, worüber Mathilde immer gestolpert ist, ist umgefallen und verbrannt. Alle zusammenziehen. Rock! Das ist doll. Ja, Mr. Donner ist nicht doll. Stimmt. Stürzt gleich ein, auf jeden Fall, da hinten stürzt es schon. Panik! Unser schönes Nordstadt ist Stone Hall. Ist nicht mehr zu retten. Hier brennt es jedenfalls noch nicht. Armes Nordstadt ist Stone Hall. Wo sind wir eigentlich? In der Nähe der Küche, würde ich glaube ich sagen, denn da steht die schöne Standuhr. Stand. Ach, das ist so unordentlich. Wir sind bestimmt in der Küche. Stimmt, da hast du ja nie aufgeräumt. Es riecht hier so komisch. Stimmt. Das riecht irgendwie. Ah, mir fällt ein, ich habe ja vergessen, den Gasherd auszuschalten. Den Gasherd? Sag mal, spinnst du? Nö, glaub nicht. Ja, die schalte ich mal ganz schön schnell ab. Wieso? Macht das was? Ist das schlimm, wenn ich den Gasherd nicht ausgeschaltet habe? Irgendwas sieht ja nicht mehr die Hand aus. Kann ja sein, dass man stolpert. Au! Seid ihr noch alle da? Ja! Ja! Doris! Doris! Doris! Doris! Es fängt ja auch an zu brennen, wir müssen hier weg! Ja, aber nicht ohne Doris, mein liebes Schwesterlein! Doris! Doris, ich hab hier... Hallo! Hallo! Wo warst du? Ich hab noch eine Flasche Buttermilch gefunden! Ah, Neid! Und ich werde sie jetzt öffnen und trinken! Das. Judy, jetzt hab ich sie geöffnet. Doris, ich will mich ja nicht beschweren, aber der Kronleuchter über die hängt so komisch. Au! Jetzt ist die Flasche zerbrochen. Oh, die arme Flasche. Den armen Kopf. Lass es mal schnell hier raus. Wir haben ja noch unser Raumschiff, aber wir müssen noch den Motor aus dem Wohnzimmer holen. Ah! Ja, die Düsen meine ich vom Raumschiff. Ach so, du hast gesagt, der Motor, ich wundere mich nur. Welch Unterschied? Ja, allerdings. Du bist doof wie immer. Ja, das macht doch nichts. Idiot. Was wollte ich doch nicht sagen? Panik! Ach, sei doch still. Die Panik ist doch schon so gut wie vorüber. Es kann doch jetzt überhaupt nichts mehr passieren. Dieser ganze Rauch, ich sehe gar nicht, wenn ich... Hupsla! Ich brennt ja alles. Mathilde, guck mal, deine Haare brennen! Hilfe! So, hilf mir doch, Ottokar! Hilf dir doch selbst! Moment, ich hole mir einen nicht brennenden Teppich, dann kannst du das alles wieder aus... Oh, das ist lieb, Heini! Ja, bitte. Oh, eine schöne Haarpracht! Ja, das... Ach, danke, Heini, das war aber nett von dir! Bitte! Auf den kann man sich wenigstens verlassen, Ottokar! Ach, sei doch still! Wir müssen jetzt den Düsen suchen! Hey, Ottokar, was hast du eigentlich gegen Mathilde? Sie ist doch ganz nett! Ja, sicher und ganz fett! Gewalttätiges Etwas! Ich suche jetzt nur den Düsen! Das war wirklich nett von dir, Honey! Ja, ich weiß! Au! Ich habe mich im brennenden Vorhang verheddert! Hilfe! Ich helfe dir bestimmt nicht! Hilfe! Ich hab ne Mandarine gefunden, die muss ich jetzt essen. Ha, dann helfe ich dir. Moment, ich komme und rette dich. Das ist so lieb von dir. Da, nimm diesen Zufall. Oh, danke, Thomas, danke. Ja, auf dich kann man sich wenigstens verlassen. Ich bin über die Käse gestorben. Na, wenigstens mal was Nützliches, du. Na, du weißt schon. Lass die doch in Ruhe! Sie beleidigt dich ja auch nicht! Genau, du Fettwanst! Du schlägst mich? Ja. Dann schlag ich dich auf. Au. Das ist unfair! Finde ich auch. Das ist Revanche-Faul, das gibt rote Karte. Ich glaube, hier brennt alles. Wir sollten uns jetzt nicht streiten, sondern den Motor, die Düsen rausschleppen. Gute Erkenntnis. Nun schleppen wir los. Pass doch mal an, du fettes Ekel. Na, lass uns das mal. Hau, ruck. Au, mein Fuß. Du trampelst hier. Hau, ruck. Hau, ruck. Hau, ruck. Ruck, hau. Das ist anstrengend. Hau, ruck. Oh, danke, dass du mir hilfst, Heini. Hau, ruck! Hau, ruck! Ruck, hau! Oh, mein Kreuz! Schwächling! Aber ich schaffe das schon. Mathilde, wie spät es ist! Mathilde, nimm dir doch mal diese Pfropfen aus den Ohren! Es ist so laut hier! Sind wir jetzt gleich bereit für den zweiten Start? Für den dritten! Dritten? Ja, natürlich! Das erste Mal sind wir gestartet und hat's nicht geklappt. Das zweite Mal haben wir die Düsen ins Wohnzimmer gestellt und hat's auch nicht geklappt. Na nun, ist das dritte Mal! Ja! Mein Ohren! Na, dann steck dir doch die Pfropfen wieder ins Ohr! Mach ich! Ach, diese Technik ist schrecklich! Ich kann ja mal diesen Knopf hier drücken, mal sehen, was dann passiert! Ja, mach mal! Das mach ich nicht nochmal! Was hast du da eben gemacht? Das! Du bist richtig doof! Wenn ich das mach, das hier... Dann musst du das ja nicht nochmal machen! Du meinst das? Egal. Nun, da ihr beide so komisch veranlagt seid und alles nochmal macht, werde ich jetzt die Sicherung drücken. So, jetzt könnt ihr es nicht mal machen. Die Technik hört sich toll an. Also, seid jetzt bereit, dann geht's jetzt los. Ich will den Knopf drücken. Nein, das mache ich. Nein, ich kann das doch viel besser. Heini hat schon die ersten beiden Male gemacht. Was? Davon weiß ich ja gar nichts. Natürlich. Oh, schade. Das warst doch du, Ottokar. Jawohl. Ach, lass mich doch in Ruhe, du mit deinem Bärengedächtnis. Da nimm die. Oh, und du nimm die. Au. Direkt auf den Zahn. Halt dir nicht langsam mal auf, oder? Das wird ja langweilig. Ach, sei doch ruhig, du. Du hast doch keine Ahnung. Oh, halt dein Mund, du dumme, dicke Kuh. Du buttermilch trinkendes Etwas, du! Rhinoceros! Hör doch auf, ihr Planschgänse! Aus Strafe drücke ich jetzt diesen Knopf hier! Wanderiererin! Ich kann das viel besser! Mathilde, lass das! Habt ihr noch was heil gelassen, damit wir starten können? Hast du in der Zwischenzeit den Knopf gedrückt? Mach mir doch nicht immer Vorwürfe, du Fiesling! Noch schöner! Also wirklich! Also werde ich jetzt den Knopf drücken, hab gute Gründe dazu! Ich kann das nämlich am besten! Oh, du Angeberin! Welcher Knopf ist es? Das musst du doch wissen, Heini! War es nicht der? Na, wer? Na, irgendjemand! Irgendjemand? Ach, du hast ja Tomaten im Kopf! Verdammt! Oh nein, haben wir dich in Betriebsanweisung? Ist doch selbst gebaut. Ah, Ach, ihr seid alle doof. Vor allem du, Mathilde. Ne? Oh, also wirklich. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Geh doch raus, wenn es dir nicht passt. Was? Jetzt nimm ich diese Dinger und schmeiß auf dich. Na, willst du wohl. Au, oh, das tut doch weh. Jetzt greift ihr doch den Startknopf. Phoenix ist noch dafür gereicht hat, dass wir uns was ordentliches zu essen besorgen konnten. Ja, wo hast du es überhaupt hingepackt, Mathilde? Auf dich höre ich schon gar nicht mehr. Wo hast du es hingepackt, Mathilde? Ich habe Hunger. Warte, Heidi, ich werde es dir zeigen. Komm doch mit. Ist Doris immer noch beleidigt eingeschlossen in ihrem Zimmer? Das ist mir so egal, weißt du? Nein, bin ich nicht. Hier bin ich wieder. Da, Mathilde, jetzt fang das. Heidi, verteidige mich! Hau sofort ab, du Waschwein! Ich meine wohl dich, Mathilde! Nein, dich! Hau ab, du Ekel! So, was, lass ihn doch in Ruhe! Was hat sie dir getan? Sie hat sich doch nur gerecht für euer mieses Verhalten! Was soll denn das, du Idiot? Du hast hier gar nichts zu suchen! Du weißt ja vielleicht gerade, wie man einen Knopf drückt, aber wie man nicht mehr drückt, das weißt du gar nicht! Stimmt, aber dafür bin ich klüger als du! Das geht ja gar nicht! Alles geht, nur du gehst nicht! Ich gehe jetzt nicht, ich bleib jetzt hier! Nein, du kommst mit mir, Heidi! Bitte, bitte! Flieg du doch dieses komische Ding selbst und alleine durch die Welt rauf! Wenn du so intelligent bist, kannst du das ja auch! Jawohl! Komm, wir unterhalten uns über Intelligenz, Heidi! Ach, soll er mich doch auf was Diese miesen Typen! Nun reg dich doch nicht auf, wenn sie schon weg sind! Hast recht, irgendwie gönne ich denen die Unsterblichkeit gar nicht. Der Vorratsraum gefällt mir. Hier kann er wenigstens kein Ottokar nerven. Reg dich nicht allzu doll auf. Das tue ich auch gar nicht. Das sind die gar nicht wert, dass ich mich über sie aufrege. Ach ja. Irgendwie ist es schade, dass sie überhaupt was Essen abbekommen. Jawohl. Irgendwie gönne ich denen die Unsterblichkeit gar nicht. Da hast du recht. Aber es sind sie ja noch nicht. Vielleicht könnten wir das ja irgendwie verhindern. Nein, das meinte ich nicht. Aber gönn tue ich sie auch nicht gerade. Was höre ich da? Wie redet ihr über uns hinter unserem Rücken? Wir wollten nämlich auch was essen gehen. Ihr gönnt uns die Unsterblichkeit nicht. Sowas würde uns nie zu Sinn kommen. Nee, besonders mir nicht, Mathilde. Wo hatte ich bloß meinen Kopf, als ich um deine Hand anhielt? Auf meiner linken Schulter, Ottokar. Ach, sei doch ruhig. Diese ganzen Erinnerungen. Puh. Vielleicht wollen wir mal ein freundschaftliches Abendmahl zu uns nehmen. Ja, ich finde, wir vertragen uns alle wieder, ja? Und ist das gut. Auch nicht vergiftet? Nein, eigentlich nicht. Meins jedenfalls nicht. Komm, gib mir die Hand, Mathilde, wir vertragen uns wieder. Ja, drück doch nicht so, du Grobian! Entschuldige. Ach, wie schön, dass wir uns wieder vertragen haben. Ja, ja. Heidi, was? Du musst jetzt auch ein bisschen freundlich sein. Gib mir jetzt die Hand. Na, okay. Na, okay. Sind wir jetzt alle wieder ein? Lasst uns ein Festmahl machen. Juhu! Heidi ist froh. Mann, das schmeckt richtig schön. Ah, finde ich das schön, dass wir uns alle wieder vertragen haben. Und ein Friedensmahl essen. Das war doch mein Vorschlag, dass wir uns wieder vertragen wollten. Stimmt's? Ach was, das war doch meiner. Das war meiner. Meiner. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall schmeckt's gut. Schmatz doch nicht so, Mathilde. Das lass mal meine so. Ja, hast recht. Was essen wir eigentlich? Froschschenkel. Mathilde, stell doch mal das schreckliche Radio ab. Also, ich finde die Musik ganz hübsch. Die ist doch ganz toll. Nein, sie ist grässlich. Widerlich, hast recht, Heini. Also ich finde sie gut. Ihr habt eben gar keinen Geschmack. Typischen Männergeschmack. Und das kann ja nicht Gutes sein. Also, Heini, wie findest du das, was die sagt? Hä? Ist empörend. Ach was, hab dich doch nicht so. Ja, wir wollen es ja wieder gleich vertragen. Ja, ja, erstmal wieder ein bisschen streiten und dann wieder ein bisschen vertragen. Und dann wieder ein bisschen streiten und dann wieder ein bisschen vertragen. Auf die Art und Weise kannst du ein bisschen mehr essen, Heini, was? Das ist ja direkt ein Vorwurf. Muss ich mir sowas gefallen lassen? Musst du nicht, Heini. Ich nehme jetzt mein Teller und... Ich will nicht mehr essen. Wenn ich mir das so richtig überlege, wie hat er das gemacht? Er hat sich den Teller genommen und so... Und ich habe das alles aufgebaut und mit Mühe eingepackt und gekocht und... Da, Mathilde, fang den Teller! Ich lasse ihn einfach fallen, wie du siehst. Schrottmusik. Du Ekel! Bitte? Du Ekel! Psst, mich an! Nun, reicht's aber! Und dazu noch sitzt man im selben Raumschiff. Ja, du kannst ja gerne aussteigen. Hm, das hättest du wohl gern, was? Hm. Oh, und das ist der eigene Schwester. Zweiten sind das. Richtig. Ich werde jetzt gehen, und zwar aus dieser doofen Esshalle raus. Ich hab hier... Der Geruch ist hier so eklig. Puh, eigentlich dürftest du gar nicht bei uns sein. Darf ich dich daran erinnern, dass du vorher die Verträge gefälscht hast, dass die North Coastal gehört? Da hast du recht, sie ist gar nicht normal hier. Das ist unfair, sie muss raus hier, sie wird rausgeschmissen. Finde ich auch, weg mit ihr. Ottokar? Oh, entschuldige, ich habe mich hinreißen lassen. Heini verleitet einen ja immer zu so einem Quatsch. Oh, ich, du bist ja wohl ein Idiot. Nimm die. Und du die. Oh, das tut weh. Oh. Sonst ja auch. Schwächling. Nimm das zurück. Ich geh jetzt. Knall die Tür nicht so!